Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongliers erarbeiten die Mitglieder der Nordmaßnahmedirektion für die Sicherung des Existenzrechts der Süd-Nord-Wirtschaftszusammenarbeitsunternehmen das Büro des Vereinigungsministers und verlangten von der Regierung, die Schäden der Unternehmen infolge der Einstellung der Süd-Nord-Zusammenarbeit zu ersetzen.